Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Jane Eyre, Hörspiel in drei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Charlotte Bronte. Übersetzung aus dem Englischen, Gottfried Röckelein. Bearbeitung und Regie, Christiane Ohaus. Dritter Teil. Die Trauung kann nicht fortgesetzt werden. Ich gebe hiermit das Vorhandensein eines Hindernisses bekannt. Fahren Sie fort. Ich kann nicht fortfahren, ohne die vorgebrachte Behauptung zu überprüfen. Die Trauung ist sofort abzubrechen. Es besteht im vorliegenden Fall ein unüberwindliches Ehehindernis. Mr. Rochester hat eine noch lebende Ehefrau. Wer sind Sie? Mein Name ist Briggs. Ich bin Anwalt in London. Und Sie möchten mir eine Ehefrau anlassen. Erweisen Sie mir die Gunst einiger Einzelheiten. Selbstverständlich. Ich zitiere: Ich bestätige hiermit und kann beweisen, dass Edward Fairfax Rochester von Thornfield Hall mit meiner Schwester Bertha Antoinetta Mason, Tochter des Kaufmannes Jonas Mason, in der Kirche zu Spanish Town, Jamaica, vermählt wurde. Eine Abschrift der Eintragung in das Kirchenbuch befindet sich in meinem Besitz, gezeichnet Richard Mason. Sollte dieses Dokument echt sein, beweist es noch nicht, dass die darin als meine Gattin erwähnte Frau noch lebt. Ich habe einen Zeugen dafür, dessen Aussage selbst Sie kaum widerlegen können, Sir. Präsentieren Sie Ihren Zeugen oder scheren Sie sich zum Teufel. Mr. Rochester, vergessen Sie nicht, Sie befinden sich an geweihter Stätte. Mr. Mason, haben Sie die Güte vorzutreten? Was? Du? Was hast du zu sagen? Großer Gott. Nur Mut! Sagen Sie's. Ich habe Bertha vergangenen April in Thornfield Hall gesehen. Ich bin Ihr Bruder. Farwood, klappen Sie Ihr Buch zu und ziehen Sie Ihr Hemd aus. Heute gibt es keine Hochzeit. Bigamie ist ein hässliches Wort. Trotzdem hatte ich vor, zum Bigamisten zu werden. Was dieser Anwalt und sein Mandant sagen, ist wahr. Ich bin verheiratet. Und die Frau, mit der ich vor 15 Jahren verheiratet wurde, lebt. Briggs, Wood, Mason, Sie sind hiermit alle eingeladen, in mein Haus zu kommen und Mrs. Pools Patientin einen Besuch abzustatten. Meiner Frau! Sie sollen sich dieses Wesen ansehen, mit dem er mich betrügerisch verheiratet hat, und sich selbst ein Urteil bilden, ob ich nicht das Recht hatte, diesen Ehevertrag zu brechen. Dieses Mädchen hier wusste von dem abscheulichen Geheimnis nicht mehr als Sie, Pfarrer Wood. Sie dachte, es wäre alles rechtens und in Ordnung. Los! Alle mitkommen! Er hielt mich noch immer fest und verließ die Kirche. Die drei Herren folgten nach. Vor dem Haupteingang wartete die Kutsche. Zurück in den Wagenschuppen. Wird heute nicht gebraucht. In Thornfield kamen uns Mrs. Fairfax, Adele, die Diener entgegen, um uns zu gratulieren. Kehrt Marsch, alle miteinander! Spart euch eure Glückwünsche! Wer will die haben? Weiter, nach oben bis zum dritten Stock. Er hielt mich immer noch bei der Hand. Den Ort hier kennst du ja wohl, Mason. Ein fensterloser Raum, in dem ein Feuer flackerte. Grace Poole, die sich darüber beugte und etwas in einer Kasserolle kochte. Im dunklen Teil des Raums eine Gestalt, die hin und her lief, auf allen Vieren, schnappte und knurrte. Guten Morgen, Mrs. Poole. Wie geht es Ihrem Schützling heute? Die Bestie erhob sich, stand hoch aufgerichtet auf ihren Hinterbeinen und starrte ihre Besucher wild an. Ich erkannte sie sofort wieder. Lassen wir sie lieber in Ruhe. Dann scher dich doch zum Teufel. Die Wahnsinnige brüllte. Achtung! Mr. Rochester riss mich nach hinten und stellte sich vor mich. Die Irre sprang ihn an. Sie legte die Kraft eines Mannes an den Tag, aber er schlug nicht zu. Er rang nur mit ihr. Schließlich konnte er ihre Arme festhalten. Grace Poole gab ihm einen Strick, mit dem er sie fesselte und auf einem Stuhl festband. Gellendes Schreien und krampfhafte Zuckungen begleiteten diese Aktion. Das also ist meine Frau. So sieht die einzige eheliche Umarmung aus, die ich für den Rest meines Lebens erfahren soll. Urteilt über mich. Wie ihr richtet, so werdet ihr selbst gerichtet werden. Und nun raus mit euch! Hier muss mein Schätzchen wieder wegschließen. Wir alle zogen uns zurück. Mich sprach der Rechtsanwalt an. Sie, Madam, sind über jeden Tadel erhaben. Ihr Onkel wird sich freuen, das zu hören. Mein Onkel? Kennen Sie ihn? Mr. Mason kennt ihn. Mr. Eyre ist seit einigen Jahren der Vertreter der Firma Mason auf Madeira. Oh. Als Ihr Onkel Ihren Brief erhielt mit der Mitteilung einer in Erwägung gezogenen Verbindung zwischen Ihnen und Mr. Rochester, befand sich Mr. Mason gerade bei ihm. Ihr Onkel, der, so leid es mir tut, das sagen zu müssen, schwer krank da niederliegt, beschwor Mr. Mason, keine Zeit zu verlieren, diese gesetzwidrige Eheschließung zu verhindern. Wir sind froh, nicht zu spät gekommen zu sein, eine Freude, die Sie ja zweifellos teilen werden. Als alle fort waren, schloss ich mich ein und begann mechanisch mein Hochzeitskleid abzulegen und es gegen das Wollkleid vom Vortag auszutauschen. Erst jetzt dachte ich nach. Wo ist die Jane Eyre von gestern? Ihr Leben, ihre Zukunft. Ein einsames, frierendes Mädchen. Einsam. Kalt. Mein Leben? Farblos. Trostlos. Meine Liebe, Mr. Rochester, wer ist er? Nicht der, für den ich ihn hielt. Verrat, sie liebe ich. Herrliche Träume, sie will ich. Kastanie, gespaltener Stamm, abgestorbene Äste. Unmoralisch, dann will ich sie heiraten, Sir Ford. Ich muss weg von hier. Nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Makellose Aufrichtigkeit. Einfach sterben. Diese Aura. Nein. Unwiderruflich. Verlassen. Aus herrlichsten Träumen erwachen. Ist auszuhalten. Ihn verlassen? Unerträglich. Ich kann es nicht. Ich kann es doch. Ich werde es auch tun. Hilft mir denn keiner? So holt mich doch hier raus. Nein, du wirst dich selbst herausholen. Niemand wird dir helfen. Nicht Adele und nicht einmal Mrs. Fairfax hatten nach mir gesehen. Ich schob den Riegel zurück und ging aus dem Zimmer und stolperte über ein Hindernis. Endlich. Noch 5 Minuten mehr von dieser Totenstille und ich hätte das Schloss aufgebrochen. Du hast überhaupt nicht geweint. Was ist, Jane? Nicht ein Wort des Vorwurfs? Nichts Bitteres? Nichts Bissiges? Nichts, was die Wut anstachelt? Du bist einfach still. Jane, ich habe dir niemals so wehtun wollen. Wirst du mir je vergeben? Ich vergab ihm alles. Allerdings nicht mit Worten. Du weißt, dass ich ein Schuft bin, Jane? Ja, Sir. Dann sag mir das doch rundheraus und in aller Schärfe. Ich kann nicht. Ich bin müde und mir ist schlecht. Ich brauche einen Schluck Wasser. Er trug mich die Treppe hinunter in die Bibliothek. Ich nahm einen Schluck Wasser und war bald wieder ich selbst. Ich saß in einem Lehnstuhl und er war ganz nah bei mir. Jetzt sterben. Wie geht es dir jetzt, Jane? Er beugte sich über mich. Ich drehte mein Gesicht weg und schob seines zur Seite. Was soll das? Oh, ich weiß. Du willst Bertha Masons Ehemann nicht küssen. Auf jeden Fall gibt es für mich weder einen Platz noch einen Anspruch, Sir. Warum, Jane? Ich kenne dich. Ich bin auf der Hut. Du überlegst gerade, wie du handeln sollst. Reden hältst du für zwecklos. Du heckst etwas aus, was mich vernichtet. Da sich alles um mich herum verändert hat, Sir, muss auch ich mich verändern. Das steht absolut fest. Adele braucht eine neue Gouvernante, Sir. Adele kommt auf eine Schule. Das habe ich schon in die Wege geleitet. Wie du weißt, ist alles zur sofortigen Abreise bereit. Ich bitte dich, nur noch eine weitere Nacht unter diesem Dach auszuhalten und dann auf Nimmerwiedersehen. Ich besitze ein Refugium in Südfrankreich. Eine sichere Zuflucht vor verhassten Erinnerungen, sogar vor Lüge und Verleumdung. Du wirst trotz allem meine Frau. Du sollst Mrs. Rochester werden. Ich werde ausschließlich dir gehören, solange wir beide leben. Warum schüttelst du den Kopf? Hier also hakt es in Janes Charakter. Bei Gott, Jane, willst du jetzt Vernunft annehmen? Denn wenn du es nicht tust, werde ich es mit Gewalt versuchen. Setzen Sie sich. Jetzt hielt ich es für an der Zeit, meinen Tränen freien Lauf zu lassen. Sollte die Tränenflut ihn verdrießen, umso besser. Ich weinte aus vollem Herzen. Er wollte mich an sich ziehen. Nichts da. Jane, sei jetzt vernünftig. Hab doch Erbarmen mit mir und auch mit dir. Ich bin ein Idiot. Ich vergesse ja, dass du gar nichts über den Charakter dieser Frau weißt, über die Begleitumstände. Kannst du mir zuhören? Ich höre mir alles an, was Sie zu sagen haben, so lange wie Sie wollen. Hast du gewusst, dass ich nicht der älteste Sohn meiner Familie war, dass ich einen älteren Bruder hatte? Und hast du gehört, dass mein Vater ein geiziger Mann war? Ja, Jane. Und weil er so war, hatte er beschlossen, den Besitz zusammenzuhalten und nicht aufzuteilen. Alles, so verfügte er, sollte mein Bruder Roland bekommen. Damit ich nicht als armer Mann da stand, musste mir eine reiche Partie verschafft werden. Er erfuhr, dass ein alter Bekannter von ihm, Mr. Mason, Kaufmann in Westindien, eine Tochter hatte, die mit einem Vermögen von 30.000 Pfund als Mitgift rechnen könnte. Das reichte. Sobald ich mein Studium beendet hatte, wurde ich nach Jamaika geschickt, um eine Braut zu heiraten, um die man schon in meinem Auftrag befreit hatte. Ich fand eine faszinierende Frau vor. Vom Typ her wie Blanche Ingram. Auf Gesellschaften wurde sie mir in prächtigen Garderoben vorgestellt. Ich war geblendet. Die Mutter meiner Braut hatte ich nie zu Gesicht bekommen. Ich nahm an, sie sei tot. Kaum waren die Flitterwochen vorbei, erfuhr ich von meinem Irrtum. Sie war nicht tot, nur geisteskrank und in einer Irrenanstalt eingesperrt. Außerdem gab es noch einen jüngeren Bruder, einen stummen Schwachsinnigen. Mein Vater und mein Bruder hatten das alles gewusst. Der eigentliche Charakter meiner Frau entwickelte sich mit beängstigender Geschwindigkeit. Welch zwergenhaften Verstand sie hatte und was für riesige Gelüste. Eine Trinkerin und Ehebrecherin. Und ich hatte keinerlei rechtliche Möglichkeiten, mich von diesem Wesen wieder zu befreien. Denn nun hatten die Ärzte herausgefunden, dass meine Frau geistesgestört war. Mein Bruder war inzwischen gestorben. Und am Ende des vierten Jahres meiner Ehe starb auch mein Vater. Zwar war ich jetzt ein reicher Mann, doch schlimmer dran als der Ärmste der Armen. Im Alter von 26 Jahren war ich ein Mensch ohne Hoffnung. Eines Nachts fasste ich einen Entschluss. Geh und lebe wieder in Europa. Da weiß niemand, welch scheußliche Lage dir aufgebürdet ist. Du kannst die Irre mitnehmen und unter Aufsicht in Thornfield einschließen. Du selbst kannst dann in der Welt umherreisen, wie es dir beliebt, und eine neue Bindung eingehen, wie es dir gefällt. Aber Sie hätten keine andere Frau heiraten können, Sir. Ich hatte beschlossen, dass ich das konnte und sollte. Ich suchte nach meinem Ideal von einer Frau unter englischen Ladies, französischen Komtessen, italienischen Signoras und deutschen Gräfinnen. Ich wurde nirgends fündig. Doch allein leben konnte ich auch nicht. Und so probierte ich es mit der Gesellschaft von Mätressen. Aber gefallen hat es mir nicht. Letzten Januar, aller Geliebten ledig und in einem kalten, erbitterten Gemütszustand, riefen mich die Geschäfte nach England zurück. Auf einem Zauntritt am Haylane sah ich eine stille, kleine Gestalt, ganz allein sitzen. Ich spürte keinerlei Vorahnung. Ich erkannte sie nicht einmal, als sie nach dem Sturz zu mir herkam und mit ernster Miene Hilfe anbot. Ich reagierte barsch. Aber gleich nachdem ich mich auf die zerbrechliche Schulter gestützt hatte, strömte etwas Ungewohntes. Ungewohnte neue Lebenskraft in meinen Körper. Ich hörte dich an jenem Abend heimkehren, Jane. Am nächsten Tag beobachtete ich dich, ohne dass du mich sehen konntest. Ich habe dich gefunden. Du bist die mir verwandte Seele. Mein besseres Selbst. Du schweigst. Jane, es war falsch von mir, dich hinters Licht zu führen. Ich fürchtete deine Unbeugsamkeit. Das war feige. Stattdessen hätte ich gleich an deine Großmut appellieren sollen, wie ich das jetzt tue. Dann hätte ich dich bitten sollen, mein Treueversprechen anzunehmen und mir deines zu geben. Jane, gib es mir jetzt. Jane, du verstehst doch, was ich von dir möchte. Nur dieses Versprechen. Ich will die Ihre sein, Mr. Rochester. Ich werde nicht die Ihre sein, Mr. Rochester. Du verdammst mich zu einem Leben im Unglück und zu einem Tod als Verfluchter. Wir sind dazu geboren, um zu kämpfen und zu dulden. Sie genauso wie ich. Also tun Sie's. Ist es etwa besser, einen Mitmenschen in die Verzweiflung zu treiben, als ein nur von Menschen gemachtes Gesetz zu übertreten, wodurch kein einziger zu Schaden käme? Gib doch nach. Denk an sein Elend. Wer auf der Welt macht sich denn sonst etwas aus dir? Ich mache mir etwas aus mir. Je mehr ich auf mich selbst gestellt bin, desto mehr Achtung werde ich vor mir haben. Die einst zurechtgelegten Ansichten und früher gefassten Entschlüsse waren das ganze Fundament, das mich zu dieser Stunde trug. Und auf diesen Boden setzte ich meinen Fuß. Du gehst, Jane? Ich gehe, Sir. Du verlässt mich? Ja. Jane! Ich gehe. Jane! Leb wohl. Für immer. Ich fand keinen Schlaf in dieser Nacht. Meine Gedanken führten mich zurück ins rote Zimmer in Gateshead. Warum muss ich andauernd leiden? Warum? Weg von hier. Ich muss weg. Nie mehr essen. Nie mehr trinken. Einfach sterben. Bin ich schlecht? Alle sagen, was ist das? Was ist das? Das rote Zimmer. Keine Ruhe. Sündig. Keine Ruhe, kein Frieden. Die Toten. Einfach. Bin ich schlecht? Weg. Weg. Bin ich schlecht? Bin ich schlecht? Vergib mir. Vergib mir. Leben Sie wohl, gute Mrs. Fairfax. Leb wohl, Adele. Die Nächte im Juli sind kurz. Der Tag bricht schon bald nach Mitternacht an. Ich nahm mein Bündel und meine Schuhe und stahl mich aus dem Zimmer. Am Morgen würde er nach mir schicken. Ich wäre weg. Er würde nach mir suchen lassen. Vergebens. Er würde sich im Stich gelassen fühlen. Abgewiesen. Er würde leiden. Vielleicht verzweifeln. Meine Hand bewegte sich in die Richtung seiner Tür. Ich zog sie zurück und huschte davon. Ich verließ das Haus. Jetzt keinen Blick mehr zurück. Nicht einmal nach vorn. In meinen eigenen Augen war ich hassenswert, und dennoch konnte ich nicht umkehren. Ich sah eine Kutsche herankommen. Ich fragte, wohin sie fuhr. Der Kutscher nannte mir einen weit entfernten Ort. Ich fragte, wie teuer mich die Fahrt käme. Er sagte 30 Schilling, ich hatte nur 20. Na gut, er wolle sehen, was ich machen ließe. Ich konnte sogar im Innern Platz nehmen. Zwei Tage sind vergangen. Ich befinde mich in einer Grafschaft im nördlichen Mittelengland. Dunkles Moorland, durchzogen von Hügeln. Ein Sommerabend. Der Kutscher hat mich an einer Kreuzung namens Whitcross abgesetzt. Weiter könne er mich für das Geld nicht mitnehmen. Ich vergaß mein Bündel in der Kutsche und besaß keinen Schilling mehr. Ich sehe niemanden und gehe geradewegs in die Heide, bis ich auf einen dicht bemoosten Granitfelsen stoße, zu dessen Füßen ich mich zum Schlafen niederlasse. Am nächsten Tag wandere ich lange umher, bis ich den Ton einer Glocke höre. Ein kleines Dorf mit einem Kirchturm. Am Ende der einzigen Straße ein kleiner Laden mit Fladenbroten im Fenster. Was könnte ich zum Tausch gegen eines dieser Brote anbieten? Die Frau im Laden sieht in mir eine Dame, eine ehrbar gekleidete Person, fragt, wie sie mir zu Diensten sein kann. Ihr meine Handschuhe oder mein Halstuch anzubieten, wäre grotesk. Darf ich mich einen Moment setzen? Getäuscht in ihrer Erwartung, eine Kundin vor sich zu haben, gibt sie kühl meiner Bitte statt. Wissen Sie, ob in der Nachbarschaft eine Dienstbotin gebraucht wird? Nein. Ich verlasse den Laden. Ich gehe die Straße entlang. Am Ende des Weges steht ein hübsches Häuschen. Ich klopfe. Wie komme ich dazu? Wieso sollten die Bewohner mir einen Gefallen tun? Eine freundliche, adrett gekleidete junge Frau öffnet. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich Arbeit finden kann? Es tue ihr leid, mir keine brauchbare Auskunft geben zu können, und die weiß gestrichene Tür schließt sich. Es ist die Pflicht eines Geistlichen, denen zu helfen, zumindest mit Rat, die sich selbst helfen wollen. Ich erreiche das Pfarrhaus und klopfe an die Küchentür. Ist der Pfarrer da? Nein. Kommt er bald zurück? Nein, er ist fortgeritten. Weit weg? Vielleicht 3 Meilen. Er musste schnell nach Marsh End. Sein Vater ist plötzlich gestorben. Wahrscheinlich bleibt er gleich 2 Wochen dort. Und die Frau des Pfarrers? Gibt's keine. Ich konnte nicht betteln. Und so schleppte ich mich wieder davon. Hungrig. Der ganze folgende Tag war verregnet. Wie am Vortag suchte ich Arbeit, wie am Vortag hungerte ich. Würde ich die Nacht wieder im Freien verbringen müssen? Im strömenden Regen? Auf kalter, nasser Erde? Mein Blick schweifte über die dunkle und dunstige Landschaft, entlang dem Rand des Moores, als plötzlich zwischen dem Marschland und den Hügelketten ein Licht auftauchte. Es könnte eine Kerze in einem Haus sein. Das ist meine letzte Hoffnung. Ich muss dorthin gelangen. Mein Stern verschwand, als ich näher kam. Ein Hindernis hatte sich zwischen mich und mein Licht geschoben. Ich tastete mich weiter voran. Da war ein Tor, eine kleine Gartenpforte und der Umriss eines Hauses, niedrig und recht lang. Alles lag im Finstern. Ich bog um eine Ecke und mit einem Mal war der freundliche Lichtschein wieder da. Er fiel aus den rautenförmigen Scheiben eines Sprossenfensters. Als ich das wuchernde Blattwerk zur Seite schob, konnte ich drinnen alles deutlich sehen. Eine Uhr, einen hellen Tisch aus rohen Brettern, einige Stühle, die Kerze auf dem Tisch. In ihrem Schein sitzt eine ältere Frau von etwas derbem Aussehen, aber peinlich sauber gekleidet und strickt einen Strumpf. Interessanter die Gruppe am Kamin. 2 junge, anmutige Frauen sitzen da, damenhaft, durch und durch. Beide tragen Trauerkleidung. Ein großer alter Vorstehhund hat seinen Kopf auf das Knie des einen Mädchens gelegt. Ein merkwürdig bescheidener Ort für solche Bewohnerinnen. Noch nie hatte ich so feine, kultivierte Erscheinungen gesehen. Und doch schienen sie mir vertraut. Auf einem Tisch zwischen ihnen eine 2. Kerze. Daneben 2 dicke Bücher, in denen sie immer wieder etwas nachschlagen. Ganz wie Menschen, die zur Übersetzung ein Wörterbuch zu Rate ziehen. Als schließlich eine Stimme die eigenartige Stille unterbrach, war sie für mich klar zu vernehmen. Oh, ich bin müde. Für heute Abend ist es genug. Was meinst du, Mary? Bestimmt kommt Sinjin bald zurück. Hannah? Bist du so gut und schaust im Wohnzimmer nach dem Feuer? Gleich darauf hörte ich die alte Magd in einem Zimmer im Innern ein Feuer aufstochern. Es schaut so verlassen aus da drüben. Jetzt, wo Vaters Sessel leer ist. Er ist nun wohl an einem besseren Ort. Ausgeschlossen kam es mir vor, die Bewohner dieses Hauses von der Echtheit meines Elends zu überzeugen, sie schließlich dazu zu bewegen, mir ein Plätzchen zum Ausruhen zu gewähren. Sie würden mich in meinem erbärmlichen Zustand für eine Landstreicherin halten und sich vor mir fürchten. Ich kann nicht mehr als sterben und ruhig abwarten. Sein Wille geschehe. Alle Menschen müssen sterben. Aber es sind nicht alle zu einem so vorzeitigen Ende verurteilt. Wer spricht da? Junge Frau, erheben Sie sich. Und gehen Sie mir voran ins Haus. Mit lautem Pochen verlangte er Einlass. Die beiden jungen Damen und die alte Magd starrten mich an. Ich fand sie vor der Tür. Ist sie krank oder ausgehungert? Ausgehungert. Hanna, gib mir doch mal Milch und ein Stück Brot dazu. Ja, versuchen Sie zu essen. Nicht zu viel am Anfang. Halt sie zurück, Schwester. Wie heißen Sie? Ich heiße Jane Elliot. Und wo sind Sie zu Hause? Können wir irgendjemand verständigen? Was können Sie uns über sich erzählen? Sir, tun Sie für mich, was Ihnen beliebt, aber erlassen Sie mir langes Reden. Mir fällt das Atmen schwer. Hannah, lass sie noch einen Augenblick hier sitzen und stell ihr keine Fragen. Bald darauf konnte ich mit Hilfe der Magd eine Treppe hinaufsteigen. Meine tropfnassen Kleider wurden mir vom Leib genommen. Dann empfing mich ein warmes, trockenes Bett. Am dritten Tag ging es mir besser. Am vierten hatte ich mit Appetit gegessen. Auf einem Stuhl beim Bett lagen meine Kleidungsstücke, sauber und trocken. Wieder ordentlich und ansehnlich stieg ich langsam die Treppe hinab. Sie hätten abwarten sollen, bis ich Ihnen das Aufstehen erlaube. Sie sehen noch immer so blass aus und so dünn. Setzen Sie sich, während wir den Tee und etwas zu essen machen. Sie ließ mich allein mit Mr. St. John zurück, der mir gegenüber saß, den Blick starr auf die Seite gerichtet, die er gerade las. Er war jung, Ende 20 vielleicht, schlank. Sein Gesicht fesselte die Aufmerksamkeit des Betrachters. Es ist sehr selten, dass ein englisches Antlitz dem antiken Vorbild so nahe kommt. Seine Augen waren groß und blau mit dunklen Wimpern, die hohe Stirn zum Teil von einigen blonden Locken bedeckt. Das ist insgesamt eine recht freundliche Beschreibung, oder nicht? Doch machte derjenige, dem sie galt, kaum den Eindruck eines freundlichen, nachgiebigen oder gar sanftmütigen Charakters. Da war etwas von Rastlosigkeit, Härte oder Ehrgeiz um seine Nase, sein Mund, seine Stirn. Nicht einmal einen Blick warf er mir zu, bis seine Schwestern wiederkehrten und den Tee servierten. Sie sind sehr hungrig. Stimmt, Sir. Es wäre gefährlich gewesen, wenn Sie Ihrem Heißhunger sofort nachgegeben hätten. Jetzt dürfen Sie essen. Wenn auch noch nicht unmäßig. Ich bin sicher, ich werde nicht lange auf Ihre Kosten essen, Sir. Nein, sobald Sie uns von der Adresse Ihrer Freundin Kenntnis gesetzt haben, können wir Ihnen schreiben und Sie Ihrem Zuhause wieder zuführen. Dies zu tun liegt nicht in meiner Macht, da ich weder ein Zuhause noch Freunde habe. Eine höchst eigenartige Situation in Ihrem Alter. Wo haben Sie zuletzt gewohnt? Du bist so neugierig, St. John. Ich möchte darüber nicht sprechen. Aber wenn ich nichts über Sie und Ihre Vergangenheit weiß, kann ich Ihnen nicht helfen. Und Hilfe brauchen Sie doch, oder? Ich brauche Arbeit. Dann sagen Sie mir, welche Arbeit Sie bisher verrichtet haben und was Sie leisten können. Ich bin Waise, Tochter eines Geistlichen, wurde in eine karitative Einrichtung zur Schule gegeben. Das Lowood-Stift, wo ich 6 Jahre als Schülerin und 2 als Lehrerin war, habe ich vor einem Jahr verlassen, um in einem Privathaushalt zu arbeiten. Vor 4 Tagen musste ich diese Stelle verlassen. Tadel oder Vorwürfe sind mir keine zu machen. Sie sagten, Ihr Name sei Jane Elliot? Das sagte ich. Und ich halte es im Augenblick für zweckmäßig, dass Sie mich so nennen. Ihren wirklichen Namen wollen Sie nicht sagen? Nein. Am meisten fürchte ich mich vor Entdeckung. Es verlangt Sie also danach, von uns unabhängig zu sein. Na schön. Dann verspreche ich Ihnen, auf meine Weise zu helfen. Je mehr ich die Bewohner von Moor House kennenlernte, desto mehr mochte ich sie. Diana bot mir Unterricht in Deutsch an. Ich lernte gern von ihr. Die Schwestern entdeckten, dass ich zeichnen und malen konnte. Mary gab eine kluge und fleißige Schülerin ab. Diana Rivers bildete den Kopf unseres Trios. Was Mr. St. John betraf, so schloss die Vertrautheit ihn nicht mit ein. Ein Grund für die Distanz lag darin, dass er sich verhältnismäßig selten daheim aufhielt. Ein großer Teil seiner Zeit war offenbar Kranken- und Armenbesuchen innerhalb seiner weit verstreuten Gemeinde gewidmet. St. John Rivers war der Pfarrer, vor dessen Haus ich gestanden hatte. Ob Regen oder Sonnenschein, Sobald er seine morgendlichen Studien beendet hatte, brach er zu seiner Mission der Liebe oder der Pflicht auf. Ich weiß auch nicht, in welchem Lichte er sie sah. Eines Morgens wagte ich es, mich dem geheiligten Bereich seiner Studierecke zu nähern. Ich möchte wissen, ob Sie von einer Arbeit gehört haben, um die ich mich bewerben könnte. Es gibt eine Tätigkeit, die nur ich zu vergeben habe und die Sie nur anzunehmen brauchen. Da ich selbst arm und unbedeutend bin, kann ich Ihnen auch nur eine armselige und unbedeutende Tätigkeit anbieten. Bitte erklären Sie. Ich habe in Morton eine Schule für Knaben eingerichtet und beabsichtige jetzt eine zweite für Mädchen zu eröffnen. Der Lohn der Lehrerin wird 30 Pfund im Jahr betragen. Ihr Haus ist bereits möbliert, sehr schlicht zwar, doch zweckmäßig. Dank der Liebenswürdigkeit einer Dame, Miss Oliver, der Tochter des einzigen reichen Mannes in meiner Gemeinde. Wollen Sie diese Lehrerin sein? Ich danke Ihnen für Ihr Angebot, Mr. Rivers. Ich nehme es gerne an. Was missfällt Ihnen, Mr. Rivers? Sie bleiben nicht lange in Morton. Ich lese das aus Ihrem Blick. Ich bin nicht ehrgeizig. Nein, das sind Sie nicht. Was lässt Sie jetzt an Ehrgeiz denken? Wer ist hier ehrgeizig? Ich bin es, aber wie haben Sie es herausgefunden? Ich habe nur von mir gesprochen. Ich bin sicher, Sie würden sich nicht damit abfinden, auf Dauer Ihre Arbeitszeit einer monotonen Tätigkeit zu widmen, hier lebendig im Morast begraben zu sein, meiner von Gott gegebenen Natur zum Widerspruch. Ich, der ich Zufriedenheit mit dem bescheidenen Los predige, ich, sein geweihter Diener, tobe und wüte beinahe vor Ungeduld und Unzufriedenheit. Ach, sei es drum. Man muss Neigungen und Prinzipien auf irgendeine Weise in Einklang bringen. Diana und Mary sollten Moor House bald verlassen und in das völlig andersartige Leben zurückkehren, das sie als Gouvernanten in einer großen, mondänen Stadt im Süden Englands erwartete. Sie wurden immer betrübter und stiller. Und dann kam eines Tages auch noch dieser Brief. Unser Onkel John ist gestorben. Und? Weiter. Was weiter, Diana? Was weiter? Na, nichts weiter. Der Brief informiert uns darüber, dass er jeden Penny einer anderen verwandten Person vermacht, die auch in keiner näheren Beziehung zu ihm steht als wir. Wir haben ganze 30 Guineen für den Kauf von 3 Trauerringen. Amen. Zumindest sind wir nicht schlechter dran als zuvor. Nur, dass man sich jetzt umso lebhafter ein Bild von dem macht, was hätte sein können. Jane, Sie werden sich bestimmt über uns und unsere Geheimnisse wundern. Wir haben diesen Onkel nie gesehen. Er war der Bruder meiner Mutter. Auf seinen Rat hin setzte mein Vater den größten Teil seines Besitzes aufs Spiel bei dem Spekulationsgeschäft, das ihn dann ruinierte. Sie versöhnten sich nie wieder. Mein Vater gab sich gern der Vorstellung hin, der Onkel würde seinen Fehler dadurch wiedergutmachen, dass er seine Besitztümer uns hinterließe. Es ist Abend in Morton. Ich habe mit einer Orange als Lohn die kleine Waise entlassen, die mir als Magd dient. Heute Morgen wurde die Dorfschule eröffnet. Ich habe 20 Schülerinnen. Nur 3 von ihnen können lesen, keine schreiben oder rechnen. Sie sprechen den regionalen Dialekt in reinster Ausprägung. Im Augenblick haben sie und ich sprachliche Verständigungsschwierigkeiten. Ob ich zufrieden bin? Nein. Ich fühle mich von Gott und der Welt verlassen und, jawohl, auch degradiert. Wäre es richtiger gewesen, der Versuchung nachzugeben, keinen Kampf auszufechten, sondern einfach den Kopf in die seidene Schlinge fallen zu lassen? Oder eine Dorfschullehrerin zu sein, frei und rechtschaffen, in einem zugigen und abgelegenen Bergnest. Gott ließ mich die richtige Wahl treffen. Warum fing ich an zu weinen? Ich schloss die Augen und lehnte den Kopf an den steinernen Türrahmen meiner Karte. Ein leises Geräusch bei der Pforte ließ mich aufsehen. Mr. Rivers alter Vorstehhund versuchte, sie mit der Schnauze aufzustoßen. Fanden Sie Ihren ersten Arbeitstag schwerer als erwartet? Mit der Zeit werde ich mit meinen Schülerinnen sehr gut zurechtkommen. Hat vielleicht Ihre Unterkunft Ihre Erwartungen enttäuscht? Das ist ja wirklich alles reichlich dürftig. Alles, was ich hier sehe, erfüllt mich mit Dankbarkeit und nicht mit Verzagtheit. Sehr schön. Ich hoffe, Sie empfinden diese Zufriedenheit tatsächlich. Das bedeutet harte Arbeit, will man das Wirken von Sehnsüchten kontrollieren und die Neigungen der Natur korrigieren. Doch dass man es kann, weiß ich aus eigener Erfahrung. Vor einem Jahr fühlte ich mich selbst elend. Ja? Weil ich glaubte, mein Eintritt in den kirchlichen Dienst sei ein Fehler gewesen. Ich sehnte mich nach einem Dasein als Künstler, Schriftsteller, Redner. Nach einer Zeit des Ringens überkam mich die Erleuchtung, die Erlösung. Gott hatte einen Auftrag für mich, zu dessen Ausführung fern der Heimat die besten Talente eines Soldaten, Staatsmannes und Redners notwendig sind. Denn all das verkörpert ein guter Missionar. Ich beschloss, Missionar zu werden. Von diesem Augenblick an änderte sich meine Gemütsverfassung. Die Fesseln lösten sich. Guten Abend, Mr. Rivers. Ihr Hund erkennt seine Freunde schneller als Sie. An seiner Seite hatte eine Vision Gestalt angenommen. Eine Erscheinung in makellosem Weiß, jugendlich anmutig, von vollkommener Schönheit. Ich bewunderte sie von ganzem Herzen. Was wohl Mr. Rivers von diesem irdischen Engel denkt? Sein Blick gilt derzeit einer unscheinbaren Ansammlung von Gänseblümchen. Ist sie das? Ist das die neue Lehrerin? Das ist sie. Gefällt Ihnen Ihr Haus? Habe ich es nett eingerichtet? Sehr nett, wirklich. Das also war Miss Oliver. Papa sagt, Sie kämen uns jetzt überhaupt nicht mehr besuchen, Mr. Rivers. Warum kommen Sie nicht gleich mit mir? Nicht heute Abend, Miss Rosamond, nicht heute Abend. Er redete wie ein Sprechapparat. Nur er selbst wusste, welche Anstrengung es ihn kostete, dieses Angebot abzulehnen. Na gut. Wenn Sie so eigensinnig sind, dann verlasse ich Sie jetzt. Guten Abend. Guten Abend. Miss Oliver kam mich in der Schule besuchen. Meist erschien sie genau zu der Zeit, wenn Mr. Rivers gerade seine tägliche Katechismusstunde abhielt. Selbstverständlich wusste sie um ihre Macht über ihn. Er versuchte auch gar nicht, diese Tatsache vor ihr zu verbergen, weil er es gar nicht konnte. Sobald sie ihn aufmunternd, ja liebevoll anlachte, begannen seine Hände zu zittern und seine Augen zu leuchten. Mit seinem traurigen, resoluten Blick schien er zu sagen, »Ich liebe dich, aber mein Herz liegt bereits auf einem heiligen Altar.« Miss Oliver hatte eine gewisse Vorliebe für mich entwickelt. Sie sagte, ich sei wie Mr. Rivers. Nur allerdings, räumte sie ein, »nicht ein Zehntel so hübsch.« Als Dorfschullehrerin sei ich eine Laune der Natur. Sie sei sicher, dass meine Vergangenheit, wenn man sie wüsste, einen köstlichen Liebesroman abgeben würde. »Haben Sie alle diese Bilder gemacht?« Was für ein Wunderkind Sie doch sind. Ob Sie wohl ein Porträt von mir anfertigen würden? Mit Vergnügen. Und ich spürte die Aufgeregtheit des Künstlers, mit einem Modell von solch strahlender Schönheit arbeiten zu dürfen. Meiner Arbeit in der Dorfschule ging ich so tatkräftig und so gewissenhaft nach, wie ich konnte. Am Anfang war es wirklich schwer. Völlig unwissend kamen mir meine Schülerinnen hoffnungslos begriffsstutzig vor. Doch im Laufe der Monate fand ich heraus, dass ich mich täuschte. Sobald ihre Verwunderung über mich, meine Sprache, Verhaltensregeln und Methoden nachgelassen hatte, konnte ich mitverfolgen, wie einige dieser schwerfällig wirkenden, glotzäugigen Landmädchen sich mit der Zeit als recht gescheite und aufgeweckte Schülerinnen entpuppten. Die Geschwindigkeit ihrer Fortschritte erfüllte mich mit aufrichtigem Stolz und mit Glück. Ich merkte, wie ich in der Gunst meiner Umgebung stieg. Und doch, mitten in diesem ruhigen und sinnvollen Dasein, stürzte ich des Nachts in bunte, erregende Träume voll von Wunschbildern. Träume, in denen ich inmitten spektakulärer Szenen voller Abenteuer, Gefahren und romantischer Zufälle wieder und wieder Mr. Rochester traf. Das Gefühl, in seinen Armen zu liegen. Danach wachte ich auf, erinnerte mich, wo ich war, setzte mich im Bett auf. Und die Nacht wurde Zeugin eines Anfalls der Verzweiflung und leidenschaftlichen Schmerzes. Um 9 Uhr am Morgen schloss ich die Schule auf, ruhig und gefasst, bereit für die immer gleichen Pflichten des Tages. Ich bin gekommen, um nachzusehen, wie Sie Ihren freien Tag verbringen. Wohl doch nicht in Gedanken versunken. Nein? So ist recht. Solange Sie malen, fühlen Sie sich nicht einsam. Sie sehen, ich misstraue Ihnen immer noch, obwohl Sie bislang eine wunderbare Haltung an den Tag gelegt haben. St. John beugte sich über mein Bild, um es zu betrachten, und zuckte zusammen. Er sagte kein Wort. Er sperrt jedes Gefühl ein, spricht nichts aus, gesteht nichts ein. Ich werde ihn zum Sprechen bringen. Hat das Bild Ähnlichkeit, Mr. Rivers? Ähnlichkeit? Mit wem? Ach, so genau habe ich mir es gar nicht angesehen. Oh, das haben Sie, Mr. Rivers. Sie haben das Bild zwar bereits ganz genau betrachtet, aber ich habe nichts dagegen, wenn Sie es sich noch einmal ansehen. Ein handwerklich sehr gelungenes Bild, sehr zarte und feine Kolorierung, feine und genaue Strichführung. Ja, das weiß ich selbst. Aber wer soll das denn sein? Miss Oliver, nehme ich an. Würde es Sie freuen, wenn Sie eine Kopie davon hätten? Dass ich es gerne hätte, ist gewiss. Ob es vernünftig oder klug wäre, ist eine andere Frage. Soweit ich das beurteilen kann, wäre es klüger und vernünftiger, wenn Sie sich gleich das Original nehmen. Er war weder schockiert noch verärgert über meine Dreistigkeit. Sie mag sie. Ihr Vater hat Achtung vor Ihnen. Zudem ist sie ein süßes Mädchen. Sie sollten sie heiraten. Sie mag mich wirklich? Aber sicher. Mehr als irgendjemand anderen. Sie spricht andauernd von Ihnen. Das zu hören tut sehr wohl. Sehr. Sprechen Sie noch eine Viertelstunde so weiter. Und damit holte er doch tatsächlich seine Uhr heraus. Ich tat ihm seinen Willen. Die Uhr tickte, die Viertelstunde verging. Er steckte die Uhr wieder ein. So, diese kleine Spanne war dem Wahn und der Illusion zugestanden. Eigenartig. Obwohl ich Rosamund Oliver so heftig liebe mit der ganzen Hingabe einer ersten Leidenschaft, überkommt mich zu derselben Zeit die ruhige Gewissheit, dass sie nicht die zu mir passende Gefährtin wäre. Dass ich dies binnen eines Jahres nach der Heirat herausfände? Und dass auf einen Rausch von 12 Monaten ein lebenslängliches Bedauern folgen würde. Eigenartig in der Tat. Rosamund, eine Dulderin. Eine Schwerstarbeiterin, ein weiblicher Apostel. Rosamund, die Frau eines Missionars. Nein. Sie müssen ja nicht Missionar werden. Meine Berufung, meine große Aufgabe, das Menschengeschlecht zu bessern, das soll ich aufgeben? Meine Heimstatt im Himmel für einen irdischen Grundstein? Nein. Aber Sie leiden schon unter dem Konflikt. Sie werden immer schmaler. Sie zittern und werden jedes Mal rot, wenn Miss Oliver das Schulzimmer betritt. Sie sind wirklich ein Original. Und schüchtern sind Sie auch nicht. Sie haben mein Vertrauen im Sturm erobert, aber gestatten Sie mir, Ihnen zu versichern, dass Sie meine Empfindungen teilweise falsch deuten. Sehen Sie mich als das, was ich wirklich bin. Als einen kalten, harten Mann. Mein Ehrgeiz ist grenzenlos. Mein Trieb, höher zu steigen und mehr zu leisten als alle anderen, ist unersättlich. Die Religion hat meine natürlichen Anlagen veredelt. Meinen erbärmlichen, ich-bezogenen Ehrgeiz hat sie verwandelt in den Ehrgeiz, das Königreich meines Herrn zu vergrößern und unter dem Banner des Kreuzes Siege zu erringen. Dagegen Rosamund. Sie ist schön. Nicht zu Unrecht heißt sie Rose der Welt. Ich darf kein zweites Porträt für Sie malen? Wozu? Nein. Was er plötzlich auf dem leeren Blatt Papier, auf dem ich beim Malen immer meine Hand abstützte, entdeckte, war mir ein Rätsel. Aber irgendetwas bannte ihn. Er warf mir dann einen vollkommen unbegreiflichen Blick zu. Was ist denn los? Rein gar nichts. Rein gar nichts, war die Antwort. Dann riss er geschickt ein schmales Stück vom Rand ab und verschwand mit einem hastigen Guten Tag. Na sowas. Als St. John ging, hatte es gerade zu schneien angefangen. Das stürmische Schneegestöber hielt die ganze Nacht und den nächsten Tag an. Bei Dämmerung war das ganze Tal zugeweht und nahezu unpassierbar. Ich hatte meine Fensterläden zugemacht, das Feuer in Gang gebracht, eine Kerze angezündet und zu lesen begonnen. Als ich ein Geräusch hörte, dachte ich, das sei der Wind, der an der Tür rüttelt. Das war ein hartes Stück Arbeit, hierher zu kommen. Das kann ich Ihnen versichern. Aber warum sind Sie überhaupt gekommen? Keine sehr gastfreundliche Frage. Nun, gestern wurde mir nur die eine Hälfte einer Geschichte erzählt. Und ich bin zu ungeduldig, um Ihnen nicht auch gleich Ihre Fortsetzung zu erzählen. Ich warne Sie allerdings. Die Geschichte wird in Ihren Ohren eher wie eine altbekannte Weise klingen. Naja. Angesichts seines absonderlichen Verhaltens vom Vortag begann ich zu fürchten, er sei nicht ganz richtig im Kopf. Vor 20 Jahren hatte sich einmal ein armer Geistlicher in die Tochter eines reichen Mannes verliebt. Sie verliebte sich auch in ihn und heiratete ihn gegen den Rat aller Angehörigen, die sie dann auch unmittelbar nach der Hochzeit verstießen. Noch vor Ablauf von 2 Jahren war das unbesonnene Paar tot. Sie hinterließen eine Tochter. Barmherzigkeit brachte das von aller Welt verlassene Ding ins Haus eines reichen Verwandten, mütterlicherseits, nach Gateshead, wo es von einer Tante, deren Name Mrs. Reed war, aufgezogen wurde. Sie erschrecken, haben Sie ein Geräusch gehört? Mrs. Reed schickte das Mädchen an einen Ort, den Sie kennen, an die Schule von Lowood. Sie verließ das Internat, um Hauslehrerin zu werden, und übernahm die Erziehung des Mündels eines gewissen Mr. Rochester. Dieser gab vor, besagtem jungen Mädchen eine honorige Ehe anzutragen. Direkt vor dem Altar fand es heraus, dass er schon verheiratet war. Sie verschwand. Niemand wusste wann, wohin und wie. Allerdings ist es inzwischen zu einer Sache äußerster Dringlichkeit geworden, sie aufzuspüren. Man hat Anzeigen in alle Zeitungen gesetzt, und zu mir gelangte der Brief eines gewissen Mr. Briggs, Anwalt in London. Ist das nicht eine seltsame Geschichte? St. John hielt mir den Papierfetzen vor die Augen, den er von meinem Zeichenblock abgerissen hatte, und ich las dort die in meiner eigenen Handschrift geschriebenen Wörter Jane Eyre. Zweifellos das Ergebnis geistesabwesenden Gekritzels. Sie erkundigen sich nicht, was Mr. Briggs von Ihnen will? Was will er? Er will Ihnen bloß sagen, dass Ihr Onkel auf Madeira, Mr. Eyre, tot ist. Dass er Ihnen seinen ganzen Besitz vermacht hat und dass Sie jetzt reich sind. Bloß das, sonst nichts. Ich? Reich? Ja, Sie, reich. Eine Erbin, sozusagen. Sie erben eine Kleinigkeit von 20.000 Pfund. 20.000 Pfund? Sie sehen ja so fürchterlich elend rein, dass man Sie eigentlich nicht alleine lassen sollte. Oh. Aber ich muss Sie nun wohl oder übel Ihren Sorgen überlassen. Gute Nacht. Einen Moment noch. Warum hat Mr. Briggs meinetwegen an Sie geschrieben, der Sie an so einem weit abgelegenen Ort wohnen? Ach, ich bin doch schließlich Geistlicher. Nein, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Sie werden auf gar keinen Fall gehen, bevor Sie mir nicht alles erzählt haben. Sie wissen tatsächlich nicht, dass ich Ihr Namensvetter bin? Dass ich St. John Eyre Rivers getauft wurde? Nein. Und was nun? Dann ist doch... Der Name meiner Mutter war Eyre. Sie hatte 2 Brüder. Einer davon war Geistlicher, der eine Miss Jane Reed von Gateshead heiratete. Oh. Der andere war John Eyre, Kaufmann auf Madeira. Sie sind also mein Cousin? Und Ihre Schwestern meine Cousinen? Schreiben Sie morgen an Diana und Mary und sagen Sie ihnen, sie sollen gleich nach Hause kommen. 20.000 Pfund zu gleichen Teilen aufgeteilt ergeben 5.000 Pfund für jeden. Mit 5.000 müssen Sie ganz gut zurechtkommen. Sie fantasieren. Sie sind ja völlig durcheinander. Ich hatte noch nie ein Zuhause. Ich hatte noch nie Geschwister. Ich muss und werde beides jetzt haben. Aber Jane. Jane. Ich will Ihr Bruder sein und meine Schwestern Ihre Schwestern, auch ohne Ihren Verzicht. Ihr Verlangen nach familiären Bindungen und häuslichem Glück könnten Sie doch auch anders verwirklichen. Heiraten Sie doch einfach. Ich will aber nicht heiraten und werde nie heiraten. Was ist jetzt mit der Schule, Miss Eyre? Die wird wohl wieder geschlossen werden müssen. Nein, ich behalte meine Stelle als Lehrerin so lange, bis Sie einen Ersatz gefunden haben. Ich setzte meinen Kopf durch. Die Übertragungsurkunden wurden ausgestellt. St. John, Diana, Mary und ich erhielten je 5.000 Pfund. Kurz vor Weihnachten verließ ich endgültig die Schule in Morton. In Moorhouse machte ich gründlich Hausputz. Mein Plan war, alles mit absoluter Makellosigkeit für Dianas und Marys Ankunft fertig zu haben. Ich war glücklich. Endlich war der ersehnte Tag da. Diana und Mary waren begeistert. St. John äußerte mit keiner Silbe Freude über den verschönerten Anblick der Wohnung. Seine Stummheit dämpfte meinen Überschwang. Dieses Wohnzimmer ist nicht seine Welt. Schauplätze von Kampf und Gefahr sind es, wo sich sein Mut und sein Tatendrang austoben, wo er reden und sich darstellen wird, er, der Führer und Überlegene. Gegen ein fröhliches Kind hätte er hier vor dem Kamin keine Chance. Er tut ganz recht daran, die Laufbahn eines Missionars einzuschlagen. Sind deine Zukunftspläne noch unverändert, St. John? Unverändert und unveränderbar. Und Miss Oliver? Rosamond Oliver steht im Begriff, mit Mr. Granby verheiratet zu werden. Dies wurde mir gestern von ihrem Vater eröffnet. Oh. Alle drei sahen wir erst einander, dann ihn an. Er war von einer gläsernen Ungerührtheit. Eines Nachmittags saß ich da und las Schiller. St. John entzifferte seine unleserlichen orientalischen Schriftzeichen. Als ich zufällig einmal zu ihm hinsah, fand ich mich im Einflussbereich der stets so wachsamen blauen Augen wieder. Wie lange sie mich schon seziert hatten. Jane, was machst du gerade? Deutsch lernen. Ich möchte, dass du Deutsch aufgibst und Hindustani lernst. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Das ist so sehr mein Ernst, dass ich darauf bestehen muss. Und ich will dir auch sagen, warum. Hindustani sei die Sprache, die er selbst gerade studierte. Und dass es ihm eine große Hilfe wäre, eine Schülerin zu haben, mit der er die Grundregeln immer aufs Neue durchgehen könnte. Ob ich ihm den Gefallen tun würde. Tust du mir den Gefallen? St. John war nicht der Mann, den man leicht abwies. Ich erklärte mich bereit. Ich empfand ihn als sehr geduldigen und dennoch anspruchsvollen Lehrer. Schrittweise gewann er einen Einfluss auf mich, der mir meine eigene geistige Freiheit nahm. Sein Lob und seine Aufmerksamkeit engten mich mehr ein als seine Gleichgültigkeit. Ich konnte nicht länger unbefangen sprechen oder lachen, wenn er dabei war. Ich hatte voll und ganz verinnerlicht, dass nur ernste Gemütszustände als annehmbar galten. Ich sah Mr. Rochester immer vor mir. Das Verlangen zu wissen, was aus ihm geworden war, verfolgte mich überall hin. Der Anwalt Mr. Briggs war diesbezüglich über nichts informiert. Danach schrieb ich Mrs. Fairfax und bat um entsprechende Auskünfte. Ich war erstaunt, als 2 Wochen ohne Rückäußerung vergingen. Aber nach Ablauf von 2 Monaten drängte mich die Sorge, noch einmal zu schreiben. Ich schrieb noch einmal. Nicht eine Zeile. Nicht ein Wort traf bei mir ein. Nachdem so ein 1/2 Jahr mit fruchtlosem Warten vergeudet war, erstarb jeder Funke in mir und ich fühlte mich von rabenschwarzer Nacht umgeben. Du siehst krank aus, Jane. Lass uns zusammen ans Meer fahren. Sie braucht keine Zerstreuung, Diana. Was sie braucht, ist Beschäftigung. Ihr Leben ist zu inhaltsleer. Vermutlich, um diesem Mangel abzuhelfen, verlängerte er meine Unterweisung in Hindustani. Und ich, Närrin, kam nie auf die Idee, mich ihm zu widersetzen. Ich konnte es auch nicht. Und jetzt, Jane, machst du einen Spaziergang. Und zwar mit mir. Nimm den Weg zum oberen Ende von Marsh Glen. Ich komme sofort nach. Für mich gibt es keinen Mittelweg. Keinen Kompromiss zwischen absoluter Unterwerfung und entschiedenem Aufbegehren. Immer bin ich den gehorsamen Weg so lange gegangen, bis es irgendwann, manchmal mit der Vehemenz eines Vulkans, einen Ausbruch gab. Und ich hinüberwechselte auf den anderen. 10 Minuten später ging ich mit St. John den wilden Pfad des Tals entlang. Hier wollen wir rasten. Ich setzte mich nieder. Jane, ich reise in 6 Wochen ab. Ich habe eine Koje auf einem Ostindienfrachter gebucht, der am 20. Juni in See sticht. Gott wird dich beschützen, denn du führst sein Werk fort. Es erscheint mir befremdlich, dass nicht alle Menschen um mich herum darauf brennen, zu seinen Fahnen zu eilen. Es haben auch nicht alle deine Kraft und deine Fähigkeiten. Und für die Schwachen wäre es reine Dummheit, wollten sie mit den Starken marschieren. Ich spreche nicht zu den Schwachen. Meine Worte richten sich ausschließlich an die, die eines solchen Dienstes würdig sind und befähigt, ihn zu versehen. Solche gibt es nur wenige. Und sie sind schwer zu finden. Da sprichst du wahr. Aber wenn man welche findet, dann hat man das Recht, sie aufzuscheuchen aus ihrer Ruhe, ihnen im Auftrag Gottes einen Platz in den Reihen der Auserwählten anzubieten. Wenn sie wahrhaftig für diese Aufgabe geeignet sind, spüren sie es nicht selbst als Erste? Und was spürst du? Nichts. Ich spüre nichts. Na, dann muss ich eben für dich sprechen. Jane, komm mit mir nach Indien. Komm mit als meine Gefährtin und Mitarbeiterin. Sindjin, hab ein wenig Erbarmen. Gott und die Natur haben dich zur Ehefrau eines Missionars bestimmt. Die Mitgift, die du von ihnen erhalten hast, ist nicht körperlicher, sondern geistiger Art. Du bist für die Arbeit geschaffen, nicht für die Liebe. Du sollst die Ehefrau eines Missionars werden. Du sollst die meine werden. Hiermit erhebe ich Anspruch auf dich. Nicht um meines Vergnügens willen, sondern im Dienste meines Herrn. Dafür bin ich nicht geeignet. Dazu bin ich nicht berufen. Seit 10 Monaten bist du mein Studienobjekt. Ich habe dich während dieser Zeit verschiedentlich auf die Probe gestellt. Jane, du bist gelehrig, fleißig, uneigennützig, zuverlässig, standhaft und mutig. Dazu sehr liebenswürdig und sehr heroisch. Also hör auf, dir selbst zu misstrauen. Ich kann dir vorbehaltlos vertrauen. Ich brauche Bedenkzeit. Sehr gern. Gott gebe dir die Kraft, jenes Bessere zu wählen, das dir nicht genommen werden kann. Er legte mir die Hände auf, während er die letzten Worte sagte. Reglos stand ich da unter der Berührung meines geistlichen Bezwingers. Meine Widerstandskraft war gelähmt. Um wie vieles mächtiger ist Sanftheit doch als rohe Gewalt. Was er von mir will, kann ich wirklich leisten. Das muss ich zugeben. Verlasse ich England, dann verlasse ich ein geliebtes, doch leeres Land. Denn Mr. Rochester ist nicht hier. Selbstverständlich muss ich mir einen neuen Inhalt für mein Leben suchen. Als Ersatz für den Verlorenen. Falls ich das Opfer bringe, das er verlangt, dann bringe ich es auch absolut. Dann werfe ich alles auf den Altar. Er wird mich niemals lieben, aber er soll mich anerkennen. Jawohl, ich kann genauso hart arbeiten wie er. Es wäre möglich, seinem Begehren nachzugeben, bis auf den einen Punkt, dass er mich bittet, seine Frau zu werden. Kann ich den Brautring von ihm in Empfang nehmen, alle Formen der Liebesgunst ertragen, die er zweifellos peinlichst genau erweisen würde? Und dabei wissen, dass er gar nicht mit dem Herzen dabei ist? Nein. Ein solches Martyrium wäre ungeheuerlich. Ich bin bereit, nach Indien zu gehen, wenn ich als freier Mensch gehen kann. Deine Antwort bedarf der Erläuterung. Wir sind Cousin und Cousine. Lass uns dabei bleiben. Du und ich sollten besser nicht heiraten. Unser Bund muss entweder durch eine Eheschließung besiegelt werden, oder er kann nicht zustande kommen. Außerdem will ich auch gar keine Cousine. Sie könnte mir von einem Tag zum nächsten abhanden kommen. Ich will eine Ehefrau. Da sie die einzige Gefährtin und Gehilfin ist, die ich zu Lebzeiten wirksam beeinflussen und bis zum Tod bedingungslos an mich binden kann. Dem Missionar werde ich alle meine Kräfte geben, aber nicht mich. Das darfst du nicht. Glaubst du, Gott wird mit einer halben Opfergabe zufrieden sein? Gott werde ich mein Herz schenken. Du willst es ja nicht haben. Wir müssen heiraten. Es gibt keinen anderen Weg. Und ganz bestimmt würde sich nach einer Heirat genug Liebe einstellen, um eine in deinen Augen richtige Verbindung entstehen zu lassen. Deine Vorstellung von Liebe verachte ich. Verzeih mir eine so unbedachte Äußerung. Mein lieber Cousin, gib deinen Plan einer Heirat auf. Vergiss ihn. Nein. Überdenke mein Angebot und vergiss nicht, falls du es ablehnst. Nicht ich bin es, den du zurückweist, sondern Gott. In der nächsten Zeit ließ er mich spüren, welch strenge Strafe ein gewissenhafter, aber unversöhnlicher Mensch jemandem auferlegen kann, der ihn beleidigt hatte. Ich empfand ihm gegenüber zwar keine Liebe, aber ein großes Maß an Freundschaft und fühlte mich verletzt. So drängte es mich zu einem letzten Versuch, seine Zuneigung wiederzugewinnen. St. John, ich bin unglücklich, weil du noch immer böse mit mir bist. Lass uns Freunde sein. Ich hoffe, dass wir Freunde sind. Was mich angeht, so wünsche ich dir nichts Schlechtes, sondern alles Gute. Müssen wir auf diese Weise auseinandergehen? Und wenn du nach Indien fährst, willst du mich dann einfach so verlassen, ohne ein freundlicheres Wort als das eben gesprochene? Ob ich dich verlassen will? Wie bitte? Gehst du etwa nicht mit nach Indien? Nein, St. John. Ich werde dich nicht heiraten. Ich bleibe bei meinem Entschluss. Warum diese Weigerung? Zuerst, weil du mich nicht geliebt hast, jetzt, weil du mich beinahe hasst. Sollte ich dich heiraten, würdest du mich umbringen. Ich würde dich umbringen? Dein Sprachgebrauch ist ungehörig. Unbeherrscht unweiblich und unwahr. Er wäre unentschuldbar. Wäre es nicht des Menschen Pflicht, zu vergeben seinem Nächsten? Ich sehe, dass ich mir dich zum ewigen Feind gemacht habe. Und jetzt widerrufst du dein Versprechen und gehst überhaupt nicht nach Indien, wie ich vermute. Vom Bruch eines Versprechens kann überhaupt keine Rede sein. Ich bin nicht im geringsten verpflichtet, nach Indien zu gehen. Du hast Angst um dich. Habe ich. Ich bin davon überzeugt, dass ich in dem Klima nicht lange leben würde. Gott hat mir mein Leben nicht gegeben, damit ich es wegwerfe. Außerdem will ich, bevor ich mich endgültig zum Verlassen Englands entschließe, erst ganz sicher wissen, ob ich nicht von größerem Nutzen sein kann, wenn ich bleibe. Es gibt da einen Punkt, über den ich schon seit langem in schmerzhafter Ungewissheit bin. Du denkst an Mr. Rochester. Du hättest diese Empfindung schon vor langer Zeit auslöschen müssen und solltest vor Scham erröten, dass du sie jetzt ins Spiel bringst. Ich muss herausfinden, was aus ihm geworden ist. So bleibt mir nur, dich in meine Gebete einzuschließen und Gott zu bitten, dich nicht zu verwerfen. Ich verließ Moorhouse um 3 Uhr nachmittags. Niemand behelligte mich mit Fragen oder Vermutungen. Mary und Diana fügten sich freundlich und klug in das Schweigen. St. John hatte schon am Morgen das Haus verlassen. Es war eine Reise von 36 Stunden. Am frühen Morgen des darauffolgenden Donnerstags hielt der Kutscher bei einem Gasthof, um die Pferde zu tränken. Auf dem Wirtshausschild las ich: Zum Wappen der Rochester. Mein Herz tat einen Freudensprung. Ich machte mich weiter zu Fuß auf den Weg. Da war der Zauntritt. Da waren die gleichen Felder, über die ich geeilt war. Blind, taub, außer mir vor rachsüchtigem Zorn. An jenem Morgen, als ich aus Thornfield floh. Endlich das Wäldchen. Die Krähenkolonie. Lautes Krächzen in der Morgenstille. Noch ein Feld überquert, noch einen Wiesenweg entlang. Da sind sie schon. Die Hofmauern, die hinteren Nebengebäude. Das Haus selbst noch verborgen. Die Pforte mit den Steinpfeilern. Ganz vorsichtig reckte ich den Hals und spähte um den Stein herum. Ein kurzer, neugieriger Blick. Ein ungläubiges Starren. Ein Hinaustreten auf den Rasen. Und dann ein langes, ungeniertes Gaffen in aller Öffentlichkeit. Unnötig, sich zu verstecken. Unnötig, auf das Geräusch sich öffnender Türen zu lauschen oder auf das Geräusch von Schritten auf den Steinplatten. Der Rasen, die Parkanlagen waren zertrampelt und verwildert. Das Portal gähnte in die Leere. Die Fassade war so, wie ich sie einst im Traum gesehen hatte. Nichts weiter als das Gerippe einer Mauer, durchlöchert von glaslosen Fensteröffnungen. Ohne Dach, ohne Zinnen, ohne Schornsteine. Alles eingestürzt. Was ich sah, war eine verkohlte Ruine. Gras und Unkraut gediehen schon hier und da zwischen den Steinen und Balken. Waren hier Menschen zu Schaden gekommen? Wo war der glücklose Besitzer dieser Ruine? Ich kehrte schnell zu dem Gasthof zurück, bat den Wirt, Platz zu nehmen. Ich müsse ihm ein paar Fragen stellen. Sie kennen selbstverständlich Thornfield Hall? Ja, Ma'am. Ich habe dort einmal gelebt. Wirklich? Ich war der Butler des verstorbenen Mr. Rochester. Des verstorbenen? Ist er tot? Ich meine den Vater von Mr. Edward, dem gegenwärtigen Herrn. Lebt Mr. Rochester zurzeit in Thornfield Hall? Nein, Ma'am. Dort ist niemand mehr. Thornfield Hall ist eine Ruine. Genau zur Erntezeit brannte es ab. Das Feuer brach mitten in der Nacht aus. Hat man herausgefunden, wie der Brand entstand? Vermutungen hat es gegeben, Ma'am. Dass man in dem Haus eine Verrückte untergebracht hatte. Lange hat man spekuliert, wer sie sein könnte. Diese Dame hat sich als Mr. Rochesters Frau herausgestellt. Zu der Entdeckung kam es auf die merkwürdigste Weise. Also, da gab es einmal eine junge Frau, eine Hauslehrerin, in die sich Mr. Rochester... Diesen Teil der Geschichte können Sie mir ein andermal erzählen. Im Moment möchte ich nur alles über den Brand wissen. Bestand ein Verdacht, dass diese Verrückte ihre Hand mit dem Spiel hatte? Sie haben es genau getroffen, Ma'am. In dieser Nacht soll sie sich in die Kammer der Hauslehrerin geschlichen haben und ihr Bett in Brand gesetzt haben, in dem aber glücklicherweise niemand schlief. Die Hauslehrerin war 2 Monate zuvor davongelaufen und obwohl Mr. Rochester sie überall gesucht hatte, als sei sie sein kostbarster Besitz in dieser Welt, hörte er nie wieder etwas von ihr. Danach wurde er unberechenbar. Er brach einen Kontakt mit seinesgleichen ab und schloss sich wie ein Einsiedler im Herrenhaus ein. War Mr. Rochester daheim, als das Feuer ausbrach? Ja. Als oben und unten schon alles lichterloh brannte, ging er hinauf in die Dachkammern und holte die Dienerschaft aus den Betten und half ihnen hinunter. Dann wollte er seine verrückte Frau bergen. Sie stand auf dem Dach und schrie. Ich habe sie selbst gesehen. Mr. Rochester ist also aufs Dach hinausgeklettert. Wir sehen ihn auf sie zugehen. Sie stößt einen gellenden Schrei aus, springt los und liegt im nächsten Augenblick zerschmettert auf den Steinplatten. Großer Gott. Ist sonst noch jemand umgekommen? Nein. Obwohl es vielleicht besser gewesen wäre. Der arme Mr. Edward. Viele meinen, es wäre für ihn besser, wenn er tot wäre. Warum? Nachdem Mrs. Rochester gesprungen war, stürzte das Herrenhaus in sich zusammen. Man hat ihn aus den Trümmern herausgeholt. Lebend zwar, aber mit schlimmen Verletzungen. Ein Balken hatte ihm ein Auge ausgeschlagen und die eine Hand so zerquetscht, dass der Arzt sie an Ort und Stelle amputieren musste. In dem anderen Auge bekam er eine Entzündung. Jetzt kann er auch auf diesem nicht mehr sehen. Wo ist er? Wo lebt er jetzt? Auf Ferndean, einem Gut, das ihm gehört. Ungefähr 30 Meilen von hier. Ein ziemlich trostloser Fleck. Lassen Sie Ihre Kalesche gleich fertig machen. Und wenn Ihr Kutscher mich heute noch vor Einbruch der Dunkelheit nach Ferndean bringt, dann bezahle ich ihm den doppelten Preis. Zum Gutshaus von Ferndean kam ich kurz vor Einbruch der Dunkelheit. An einem Abend, an dem der Himmel trüb war, kalter Wind wehte und ununterbrochener Nieselregen fiel. Das Haus hob sich in diesem trüben Licht kaum von den Bäumen ab. So feucht und grün waren seine verfallenden Mauern. Es gab keine Blumen, keine Gartenbeete, nur einen breiten Kiesweg um einen Rasenplatz herum, vor dem bedrückenden Hintergrund des Waldes. Kann es denn hier überhaupt Leben geben? Ja, es gab Leben hier. Die schmale Eingangstür öffnete sich ein wenig. Eine Gestalt trat heraus ins Zwielicht und blieb auf der Stufe stehen. Ein Mann ohne Hut. Er hatte die gleiche kräftige Figur wie früher. Seine Haltung war noch immer aufrecht, sein Haar noch immer rabenschwarz. Auch seine Gesichtszüge waren keineswegs eingefallen. Aber sein Gesichtsausdruck erinnerte mich an ein wildes Tier, einen Raubvogel, den man misshandelt und eingesperrt hatte. Er streckte den rechten Arm aus, als wollte er sich über seinen Tastsinn eine Vorstellung von dem verschaffen, was ihn umgab. Aber er stieß überall ins Leere. Er gab seine Bemühungen auf, stand reglos im strömenden Regen. Er ertastete sich seinen Weg zurück zum Haus, schloss die Tür hinter sich. Nach einer Weile trat ich näher und klopfte. Die Dienerin, die mir öffnete, fuhr zusammen, als hätte sie ein Gespenst gesehen. Auf ihr hervorgestoßenes »Sind es wirklich Sie, Miss Eyre?« ergriff ich nur ihre Hand. Ich erklärte ihr, dass ich schon alles erfahren hätte und dass ich gekommen sei, um Mr. Rochester zu besuchen. Aus dem Wohnzimmer läutete die Glocke. »Geben Sie mir das Tablett. Ich bringe es ihm.« Das Wohnzimmer wirkte düster. Ein kümmerliches Feuer brannte, über das sich der blinde Bewohner dieses Raumes beugte. Pilot lag abseits zusammengerollt. Bei meinem Eintreten sprang er winselnd hoch und zu mir her, wobei er mir fast das Tablett aus den Händen riss. Gib mir das Wasser. Pilot, was geht hier vor? Pilot, sitz. Wer ist das? Antworten Sie mir. Sagen Sie etwas. Möchten Sie ein wenig Wasser haben, Sir? Ich habe leider die Hälfte von dem verschüttet, was in dem Glas war. Von welcher Halluzination werde ich da heimgesucht? Keine Halluzination. Wo ist die Sprecherin? Ist es nur eine Stimme? Lass dich berühren. Das sind ihre Finger. Wenn das stimmt, dann muss es noch mehr von ihr geben. Ist das Jane Eyre? Das ist ihre Gestalt. Jane Eyre. Jane Eyre. Mein lieber Herr, ich habe sie wiedergefunden. Ich bin zu Ihnen zurückgekommen. Es ist ein Traum, wie ich sie nachts hatte. Wenn ich meine Jane noch einmal an mich drückte und spürte, dass sie mich liebte und hoffte, sie würde mich nie verlassen. Was ich auch ab heute nie mehr tun werde, Sir. Du bist also wirklich zu mir zurückgekommen? Ja, Sir. Und ich bin jetzt eine unabhängige Frau. Was soll das heißen, Jane? Unabhängig? Mein Onkel in Madeira hat mir 5.000 Pfund hinterlassen. Wenn Sie nicht wollen, dass ich mit Ihnen zusammenlebe, kann ich mir mein eigenes Haus direkt vor Ihrer Tür bauen. Aber da du nun reich bist, willst du bei mir bleiben. Einem blinden Krüppel. Sicher. Es sei denn, Sie haben etwas dagegen. Ich will Ihre Nachbarin sein. Ihre Pflegerin. Ihre Haushälterin. Ich bin Ihre Gefährtin und lese Ihnen vor. Gehe mit Ihnen spazieren. Bediene Sie. Bin Ihre Hände und Ihre Augen. Sie werden nie mehr einsam sein, solange ich lebe. Er erwiderte nichts. Wirkte ernst, abwesend. War ich zu aufdringlich gewesen mit meinen Angeboten? Die Erwartung, dass er mich auf der Stelle wiederhaben wollte, hatte mir den Mut gegeben. Ich könnte mich vollständig getäuscht und gerade unfreiwillig zum Narren gemacht haben. Aber du kannst nicht immerzu nur meine Krankenschwester sein. Jane, du bist jung. Du musst eines Tages heiraten. Ich mache mir nichts aus heiraten. Das solltest du aber, Janet. Wenn ich der wäre, der ich einmal war, würde ich dich schon so weit bringen, dass du dir etwas daraus machst. Aber so, als blinder Klotz. Da lag also sein Problem. Ich schöpfte neuen Mut. Es wird Zeit, dass jemand anfängt, wieder einen Menschen aus Ihnen zu machen. Denn wie ich sehe, durchlaufen Sie gerade eine Metamorphose. Ihre Haare erinnern mich an Adlerfedern. Und ob Ihre Nägel auch wie Vogelkrallen gewachsen sind, habe ich noch nicht überprüft. An diesem Arm habe ich weder Hand noch Nägel. Ist ein grausiger Anblick. Findest du nicht? Es ist ein Jammer, das zu sehen. Und ein Jammer, ihre Augen zu sehen. Und das Schlimmste daran ist, dass man Gefahr läuft, sie wegen all dem zu sehr zu lieben und gar zu viel Aufhebens von ihnen zu machen. Du ekelst dich nicht, wenn du meinen Arm siehst und meine vernarbte Visage. Haben Sie vielleicht einen Kamm bei sich, Sir? Wozu, Jane? Auch nur, um diese zottelige Mähne zu kämmen. Wenn ich sie mir genauer ansehe, finde ich sie ziemlich furchterregend. Bin ich hässlich, Jane? Sehr, Sir. Aber das waren Sie ja schon immer. Deine Boshaftigkeit hat man dir jedenfalls nicht ausgetrieben, wo immer du auch warst. Immerhin war ich bei guten Menschen. Bei sehr viel besseren, bei 100-mal besseren, als Sie einer sind. Die voller Ideen und Ansichten waren, die Sie in Ihrem ganzen Leben noch nie hatten. So richtig kultivierte und durchgeistigte. Bei wem zum Henker warst du? So, Sir, jetzt sehen Sie wieder ganz manierlich aus. Ich verlasse Sie nun. Ich bin reichlich müde. Gute Nacht. Nur ein Wort noch. Nur ein Wort, Jane. In dem Haus, in dem du gelebt hast, waren da nur Frauen? Ich lachte nur und nahm Reißaus und lachte noch immer, als ich die Treppe hinauflief. Wie ich sehe, habe ich die nötigen Mittel, ihn für die nächste Zeit aus seinem Trübsinn herauszukitzeln. Am nächsten Morgen führte ich ihn aus dem feuchten Wald hinaus auf die heiteren Felder. Ich suchte uns ein romantisches Plätzchen zum Hinsetzen, einen trockenen Baumstumpf. Und als er mich auf seine Knie zog, wehrte ich mich nicht. Warum sollte ich auch? Dieser Sinjin ist also dein Cousin. Mochtest du ihn? Er ist ein sehr guter Mensch. Ich konnte gar nicht anders, als ihn zu mögen. Heißt das, er war ein ehrbarer Mann von 50 Jahren? Oder was sonst soll das heißen? Sinjin ist erst 29, Sir. Noch jung also. Mhm. Und sein Verstand? Eher unterentwickelt, wie? Sinjin ist ein vielseitig gebildeter, scharfsinniger Gelehrter. Und seine äußere Erscheinung. Ich vergaß, welche Beschreibung seiner äußeren Erscheinung du gegeben hast. Oh, Sinjin ist ein attraktiver Mann. Groß, blond, mit blauen Augen und griechischem Profil. Zum Teufel mit ihm. Miss Eyre, Sie dürfen mich verlassen. Warum bleiben Sie auf meinem Knie sitzen, wo ich Sie doch in aller Form auffordere, zu gehen? Weil ich's hier ganz gemütlich finde. Ich bin jetzt seit 10 Jahren verheiratet. Zusammensein heißt für uns, die Freiheit des Alleinlebens zu verbinden mit der Heiterkeit eines Lebens in Gesellschaft. Ich glaube, wir sprechen den ganzen Tag miteinander. Während der ersten beiden Jahre unseres Zusammenlebens blieb Mr. Rochester weiterhin blind. Er liebte mich so aufrichtig, dass er sich nicht im geringsten dagegen sträubte, sich von mir umsorgen zu lassen. Er spürte, dass sich dieser Fürsorge anzuvertrauen gleichbedeutend damit war, mir meine innigsten Wünsche zu erfüllen. Eines Morgens, gegen Ende der ersten 2 Jahre, beugte er sich über mich. Jane? Trägst du glitzernden Schmuck um den Hals? Und hast du ein hellblaues Kleid an? Er gewann die Sehkraft eines Auges zurück. Er kann jetzt nicht sehr deutlich sehen, kann nicht lange lesen oder schreiben, aber er kann selbst seinen Weg finden, ohne dass man ihn bei der Hand führen muss. Als ihm sein Erstgeborener in den Arm gelegt wurde, konnte er sehen, dass der Kleine seine Augen geerbt hat, wie sie früher einmal gewesen waren. Groß, glänzend und schwarz. Mein Edward und ich sind glücklich, umso mehr als auch diejenigen, die wir am meisten lieben, glücklich sind. Die kleine Adele wuchs heran und eine solide englische Schulbildung korrigierte weitestgehend ihre französischen Unzulänglichkeiten. Heute finde ich in ihr eine angenehme und liebenswürdige Gefährtin. Diana und Mary Rivers sind beide verheiratet. Einmal im Jahr, immer abwechselnd, kommen sie uns besuchen oder wir fahren zu ihnen. St. John Rivers hat England verlassen und ist nach Indien gegangen. Der letzte Brief, den ich von ihm erhielt, machte mich traurig. Ich weiß, dass ich als nächstes einen Brief von fremder Hand erhalten werde. Aber St. Johns letzte Stunde wird keine Angst vor dem Tod verfinstern. Und aus welchem Grund sollte ich da weinen? Jane Eyre. Hörspiel in 3 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Charlotte Bronte. Übersetzung aus dem Englischen, Gottfried Röckelein. Die Rollen und ihre Darsteller. Jane Eyre, Sascha X. Edward Rochester, Christian Redl. St. John Rivers, Sylvester Groth. Diana Rivers, Gabriela Maria Schmeide. Und Verena Güntner, Siegfried W. Kernen, Günter Kütemeier, Wolfgang Schenk und Jens Wawracek. Komposition Annie Whitehead, Posaune und Ramesh Schottem, Perkussion. Technische Realisation Klaus Schumann und Magitta Düver. Regieassistenz Wolfgang Sesko. Hörspielbearbeitung und Regie Christiane Ohaus. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks mit Deutschlandradio Kultur, dem Norddeutschen Rundfunk und Radio Bremen aus dem Jahr 2005.